السلام على سيد المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden heute inshaAllah Azza wa Jal ein paar Minuten mit einem sehr besonderen Sahabi verbringen. Dieser Sahabi, dieser Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist einer der Gefährten, die nicht sehr gut, sehr lang gelebt haben. Die Menschen sind unterschiedlich. Und die Besten, die im Jahiliyyah, die vor der Islam waren, sind auch die Besten im Islam, meistens, wenn sie den Islam verstehen. Hier werden wir, inshaAllah, azzawajal, zwei Ausschnitte vom Leben von diesem Sahabi. Ein Ausschnitt, bevor er Muslim war, um zu wissen, was für Eigenschaften dieser Mann hatte. Und ein Ereignis, nachdem er Muslim war. Und dann werden wir merken, dass wirklich dieser Hadith, خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا, die Besten unter euch im Jahiliyyah, vor dem Islam, sind die Besten unter euch im Islam, إذا فقهوا, wenn sie den Islam verstehen. Wir werden sehen, dass dieser Hadith zu diesem Sahabi passt. Dieser Sahabi war Zayd al-Khayl. Ich wiederhole, Zayd al-Khayl. Zayd ist sein Name, al-Khayl, oben steht al-Khayr mit Ra, mit R am Ende. Aber jetzt sage ich al-Khayl mit L am Ende. Und al-Khayl ist Plural von Pferde in Arabisch. Eine große Anzahl von Pferden. Er wurde so genannt, weil er sehr viele Pferde hatte. Er war ein großer Ritter. Und die Araber dann haben ihm diesen Namen gegeben, Zayd al-Khayl. Und so wurde er in Jahiliyyah genannt, aber nachdem er Muslim wurde, wurde er dann Zayd al-Khayr genannt, mit Ra am Ende. Und al-Khayr ist alles, was mit gut bezeichnet wird. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das gesagt, ab heute heißt du nicht mehr Zayd al-Khayl, sondern Zayd al-Khayr. Das erste Ereignis, das wir von diesem Sahabi erzählen werden. Das war, bevor er Muslim war. Und wir werden sehen, was für Eigenschaften dieser Mann hat. Al-Shaybani erzählt, dass ein Mann von Bani Amir einmal gesagt hat, an einem Jahr waren wir sehr arm und wir hatten Dürre und es gab viel Armut bei uns. In diesem Jahr gab es sehr wenig zu essen, sehr wenig zu trinken, man konnte sich fast nichts leisten. Dann ist ein Mann unter uns mit seinen Kindern zu Al-Hira gewandert. Al-Hira ist eine Stadt im Irak zwischen Najaf und Al-Kufa. Dieser Mann ist mit seiner ganzen Familie vor der Dürre und Armut geflohen und ist Richtung Al-Hira gegangen. Dann hat er seine Familie in dieser Stadt verlassen und er sagte ihnen, wartet auf mich in dieser Stadt, bis ich zu euch zurückkomme. Dann hat er geschworen, dass er zu seiner Familie nicht zurückkommen wird, bis er für sie etwas bekommt, also Einkommen hat für sie, etwas, was er für sie ausgeben kann, oder er stirbt. Er hat geschworen, ich komme nicht zurück, bis ich Geld habe oder sterbe. Dann hat er genommen, was er für seine Reise braucht, und er ist mit seinen Menschen, mit seinen Leuten, also der ist dann rausgegangen. Er ist den ganzen Tag gegangen, bis er an einem Tag vor einem Zelt stand. Und an diesem Zelt gab es einen Kamel, der gefesselt wurde. Dann sagte er, das ist die erste Beute, die ich nehmen werde. Er ist dann Richtung von diesem Tier gegangen und er hat versucht, die Fesseln wegzumachen, damit er diesen Tier mitnimmt. Und sobald er steigen wollte, hörte er, wie einer von Weitem schrie und sagte, weg von diesem Tier, und nimm als Beute dich selbst. Dieser Mann bekam Angst und ist geflohen. Was bedeutet das? Khalli anhu, lass ihn in Ruhe, lass das Tier in Ruhe, weg vom Tier, wagnam nafsak, und sollst du besser dich selbst als eine Beute nehmen. Das ist eine Bedrohung. Du sollst zufrieden sein, wenn du von hier lebendig rauskommst. Der Mann hat Angst bekommen und er ist dann weggeflohen. Dann ist er 7 Tage lang weitergegangen, bis er an einem Ort ankam, wo die Kamele gefesselt werden. An diesem Ort gab es keine Kamele, aber da war ein sehr großer Zelt. Dieser Zelt hatte eine Kippe aus Leder, der war aus Leder, was ein Zeichen von Reichtum und Geld bedeutete. Dieser Mann sagte sich dann, hier werde ich meine Beute finden. Das ist jetzt ein Zeichen von Reichtum, hier muss ich viel Geld geben. Und dann ist er dann gegangen und ist da geblieben und hat gewartet, um zu sehen, ob da Kamele kommen. Er ist hinter diesem Zelt gegangen, während die Sonne runterging. Und in diesem Zelt fand er einen sehr alten Mann, der sich nicht mal richtig bewegen konnte. Dieser Mann saß in der Mitte von diesem Zelt. Dann ist er unser Mann, über den wir jetzt reden. Dieser Mann ist dann hinter diesem Alten gegangen und hat sich hinter ihm versteckt, ohne dass der Alte was fühlt. Und kurze Zeit danach ist die Sonne runtergegangen. Und plötzlich erzählt der Mann, er sagt, ist ein Ritter gekommen. Und er sagt, ich habe noch nie so einen Ritter wie er gesehen. Das war ein gigantischer Ritter. Und ich habe niemanden gesehen, der größer als ihn war und stärker als ihn war. Dieser Ritter kam und wie viele Leute gesagt haben, sogar über diesen Ritter, als er über ein Pferd reitete, sah der Pferd wie ein Esel. Warum? Weil dieser Mann sehr groß war. Er sagte, der Pferd sah sehr klein aus, als ob ein Mann von uns über einen Esel reiten würde. Aber das war ein Pferd und der andere war ein gigantischer Ritter und sehr starker Ritter. Dieser Ritter ging auf seinem Pferd und neben ihm rechts und links waren 2 von seinen Dienern, die zu Fuß gingen. Und mit ihm waren ungefähr 100 Weibchen von den Kamelen. Und mit diesen 100 Kamelen, 100 Weibchen, war ein Menschen von den Kamelen. Das heißt ungefähr 101. Der Mann kam mit diesen Kamelen, er nahm diesen Menschen, diesen Kamelen fest und dann hat er ihn zum Sitzen gebracht und dann sind alle diese 100 Weibchen da gesessen. Und dann sagte dieser Ritter, über den wir jetzt reden, zu einem von 2 Diener, er sagte ihm, nimm Milch von diesen Kamelen und geh damit zu diesem Scheich, zu diesem alten Mann. Der Diener nahm Milch und dann ist er zu diesem alten Mann gegangen und hat dieser Milch vor diesem alten Mann gelassen. Und ist weggegangen von diesem Zelt. Der alte Mann trank einen Schluck oder 2 Schlucke von diesem Behälter, wo Milch war, und ließ wieder diesen Behälter auf den Boden. Aber der Mann hinter ihm nützte die Chance aus und nahm diesen Behälter und fing an zu trinken, weil er natürlich 7 Tage lang fast nichts Richtiges gegessen hatte. Und er erzählt uns, und ich habe so viel getrunken, bis ich nichts übrig gelassen habe. Dann hat dieser Mann diesen Behälter wieder da auf den Boden gelassen. Der Diener ist zurückgekommen und fand, dass der Behälter leer war. Dann hat er diesen Behälter genommen und ist zu seinem Herr gegangen, also zu diesem Ritter, zu diesem Pferd, und er sagte ihm, oh mein Herr, der alte Mann hat keinen Schluck gelassen, der hat alles getrunken. Dieser Mann, der sich versteckte, erzählt und sagt, und der Ritter hat sich dann sehr gefreut, als er das gemerkt hat. Dann hat der Ritter zu diesem Diener gesagt, bring ihm nochmal ein Behälter Milch. Und dann hat der Diener wieder ein Behälter Milch mitgenommen. Und er hat diesen Behälter wie eben vor diesem alten Mann gelassen. Und ist er weggegangen. Der alte Mann also hat dann einen Schluck getrunken und hat den Rest gelassen. Und dieser Mann, der hinter sich versteckte, hat dann diesen Behälter genommen und fing an wieder zu trinken. Er wollte alles trinken, hat sich aber nicht getraut, damit er sich selber nicht verrät und er sagt, ich hatte so viel Durst, aber ich habe nur eine Hälfte getrunken. Dieses Mal, es reicht eine Hälfte, damit die anderen nicht irgendwelche Gedanken bekommen, dass irgendein Fremder hier ist, wenn sie merken, dass der alte Mann nicht zwei Behälter trinken kann. Dann sagt er, ich habe die Hälfte getrunken und ich habe das wieder auf den Boden gelegt. Dieser Rita, dieser Faris, hat dann zu seinem anderen Diener gesagt, geh und schlachte diese Ziege. Der Diener ist gegangen und hat eine Ziege geschlachtet. Und dann ist der Perser selber gegangen und er hat diese Ziege genommen und hat sie gegrillt für diesen alten Mann. Dann hat er diese Ziege genommen und er ist zum alten Mann und er hat ihm mit eigenen Händen zum Essen gegeben. Und als dieser alte Mann satt wurde, hat dann dieser Rita, er mit seinem Diener, hat er dann gegessen. Und kurze Zeit danach sind alle schlafen gegangen. Der Rita, die zwei Diener und der alte Mann. Aber der andere, der was klauen wollte, war noch nicht eingeschlafen. Der wartete auf diese Chance, dass die schlafen, damit er alle diese Kamelen mitnimmt. Und als er gemerkt habe, dass sie so tief schliefen, bis sie laut beim Schlafen wurden, sagt der Mann, dann bin ich zu diesem Kamel gegangen, der Führer von diesen Kamelen war, und ich habe ihn frei gemacht, ich bin darauf gestiegen und ich bin damit weggelaufen. Und dann sind alle diese Weibchen hinter mir gelaufen und ich habe alle diese Kamelen mitgenommen. Und er sagt, ich bin den ganzen Tag weiter geritten. Als es ein bisschen hell wurde, kurz vor Sonnenaufgang, ich habe nach rechts und nach links, nach vorne und nach hinten gesehen und ich habe gemerkt, niemand verfolgt mich. Dann habe ich weiter gemacht. Ich habe gesagt, ich werde weiter reiten, bis ich zu Hause bin. Und plötzlich erzählt der Mann, ich habe hinter mir gesehen und ich habe irgendetwas Schwarzes gesehen. Als ob es ein Adler wäre, der hinter mir war oder ein ganz gigantischer Vögel. Und ich habe mich dann beeilt. Aber diese schwarze Sache hat sich immer an mich genäht und genäht, bis sie ganz nah war. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist der Rita, von dem ich diese Sachen geklaut habe, und der ist gekommen, damit er seine Kamelen wieder zurückbekommt. Als der Rita zu nah zu mir war, sagt der Mann, ich bin auf den Boden gekommen, ich bin runtergekommen von diesem Kamel und ich habe meinen Pfeil genommen und ich habe meinen Bogen genommen und einen Pfeil genommen und Richtung von diesem Perser also gerichtet, damit ich ihn töte. Dann sagte ich ihm, stopp. Und der Rita sagte mir, lass die Kamelen frei. Und ich sagte, nein, das werde ich nicht tun. Dann sagte der Mann, ich habe hinter mir Frauen und Kinder gelassen, die vor Hunger sterben. Und ich habe geschworen, ich werde nicht zu ihnen zurückkehren, bis ich Geld habe oder bis ich sterbe. Aber ich werde bei meinem Schwur bleiben. Entweder nehme ich etwas für meine Familie, damit sie überleben können, oder ich werde sterben. Dann sagte dieser Rita, du bist schon tot. Lass diese Kamelen frei, du La Abalek, du sollst keinen Vater haben. Oder du derjenige, der keinen Vater hat. La Abalek ist im Arabischen ein Wort, mit dem man beschimpft oder lobt. Du sollst keinen Vater haben. Entweder ist das ein Schimpfwort oder das ist ein Lob. Und das hängt von der Situation ab. Hier können wir merken, der hat ihn beschimpft. Der hat ihm gesagt, du bist sowieso schon tot. Brauchst du nicht dir Gedanken zu machen. Lass die Kamelen frei, du sollst keinen Vater haben. Dann sagte dieser Mann, nein, ich werde sie nicht freilassen. Und dann sagte der andere, zugrunde sollst du gehen. Hast du keine Angst vor dem Tod? Du bist wirklich ein Mensch, der Hochmut hat. Lass die frei. Dann sagte er, lass die Kamelen jetzt kurz frei. Und dann hat er ihm gesagt, siehst du, in diesem Kamel, in dem du in der Hand hast, gibt es ein Seil mit drei kreisförmigen Knoten. Der Mann sah an diesen Kamelen und er fand, ja, das stimmt, da ist ein Seil mit drei kreisförmigen Knoten. Dann hat ihm diesen Ritter gesagt, wähle eine von diesen drei Knoten aus. Und ich werde dann mein Pfeil in diesen Knoten reinmachen. Ich werde schießen und ich werde diesen Knoten treffen. Du darfst auswählen. Dieser Mann, der alles geklaut hatte, sagte, ich wähle die mittlere oder der mittlere Knoten. Dann hat dieser Ritter seinen Pfeil genommen und er hat geschossen und sein Pfeil ist durch diesen Ring von diesen drei Knoten, von dem mittleren Knoten, der ist durchgegangen. Und dann sagt der Dieb, der sagt, als ob er mit eigener Hand gekommen wäre und er hätte sein Pfeil da gesteckt. Unglaublich, von sehr weit hat er diesen Punkt getroffen. Dann hat der Ritter nicht aufgehört, er hat den zweiten und zum dritten Mal geschossen. Dann hat er die drei Knoten getroffen, von sehr weitem. Dann sagt der Dieb, dann als ich das gesehen habe, habe ich meinen Pfeil genommen und wieder reingesteckt. Und ich habe aufgegeben und ich habe mir gesagt, ich kann jetzt nicht mehr machen. Der Ritter ist zu mir dann gekommen, sagt der Dieb, und ich bin hinter ihm geritten. Dann unterwegs sagte er mir, was glaubst du, werde ich jetzt mit dir tun, du Dieb? Dann sagte dieser Dieb, dieser Mann eigentlich, der wegen Not rausgekommen ist, er ist eigentlich kein richtiger Dieb, aber der hat so viel Armut gehabt, dass er als einzige Lösung fand, etwas zu klauen, damit er etwas für seine Familie zum Essen bringt. Er sagte, dieser Mann sagte, oh, was sollst du mit mir machen? Das Schlimmste erwarte ich. Und dann sagte dieser Ritter, und warum? Dann sagte diesem Dieb, ja, nach dem, was ich mit dir getan habe und was du meinetwegen gelitten hast, du hattest deine Ruhe und ich habe dich so gestört, wahrscheinlich, also wenn du mich tötest, glaube ich, dann hast du ein bisschen recht. Dann sagte dieser Ritter, glaubst du, dass ich dir etwas Schlechtes tun werde, nachdem du mit Muhalhil gegessen hast? Wer war Muhalhil? Muhalhil war dieser alte Mann. Und wer war dieser alte Mann? Das war der Vater von diesem Ritter. Er sagte ihm, glaubst du, ich töte dich, nachdem du mit meinem Vater, mit Muhalhil, gegessen hast, nachdem du mit ihm getrunken und gegessen hast, und nachdem du an dieser Nacht in seiner Nähe warst? Als dieser Dieb diesen Namen Muhalhil hörte, dann sagte er, bist du Zayd al-Khayl? Bist du Zayd al-Khayl? Dann sagte der Ritter, ja, al-Faris, der Ritter sagte, ich bin Zayd al-Khayl. Dann sagte ihm der Dieb, sei bitte der Beste, der jemals einen Gefangenen bekommen hat. Kun khayra asiran. Al-Asir ist derjenige, der Gefangene hat. Also er hat ihm gesagt, sei bitte der Beste unter denjenigen, die Gefangene haben. Zayd al-Khayr, also der Ritter, unser Sahabi radiallahu anhu arda, das war bevor er Muslim war. Er sagte ihm, mach dir keine Sorgen und komm mit. Dann sagte er ihm, bei Allah Azza wa Jal, bei Gott, wenn diese Kamelen mir gehören würde, würde ich dir alle diese Kamelen schenken. Aber die sind nicht mein Eigentum, die sind die gehören einer Schwester unter meinen Schwestern. Komm zu uns jetzt, komm mit mir nach Hause und bleib ein paar Tage bei mir. Denn in den nächsten Tagen werde ich einen Angriff machen. Ich werde einen Stamm angreifen, mit denen ich was zu abrechnen habe. Ich habe mit denen Abrechnungen. Komm mit und wenn ich etwas als Beute nehme, werde ich dir was geben. Ein paar Tage danach, drei Tage danach, hat dann Zayd al-Khayl ein Stamm, und zwar Bani Numeir, angegriffen. Und dann hat er von diesem Stamm 100 Kamelen als Beute genommen. Und er hat diese 100 Kamelen zu diesem armen Mann gegeben, der rausgekommen ist in der Suche nach Nahrung für seine Familie. Er hat ihm die 100 Kamelen gegeben. Und er hat ihm gesagt, nimm die 100 Kamelen und fahr mit nach Hause. Und dann hat er ihm Männer von seinem Stamm gegeben, die ihn in diesem Weg, im Rückweg begleiteten, damit ihm nichts geschieht. Das ist ein Ausschnitt, ein Ereignis vom Leben von diesem Sahabi, bevor er Muslim wurde. Das zeigt uns, was für ein großartiger Mann war. Er wird gestohlen, er verfolgt den Dieb und nachdem er erfährt, dass der Dieb dies nur getan hat, weil er arm ist und weil er in Not war und seine Familie im Hunger, also am Hungern ist, hat er ihn verziehen und er hat ihm sogar was gegeben. Das zeigt uns, erstens, der wurde nicht wütend, obwohl er diesen Mann töten könnte, hat er das nicht getan. Er hat ihn leben lassen und dann hat er ihm dazu was gegeben. Das ist ein Zeichen davon, dass dieser Mann etwas Besonderes war. Und jetzt wollen wir ein Zeichen hören von diesem Mann, als er Muslim wurde. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir wissen, im 9. Jahr nach Al-Hijra sind die Delegationen zu ihm gekommen, von verschiedenen Stämmen und von den verschiedensten Orten der arabischen Welt sind die Stämme zu ihm gekommen, um Al-Bay'a zu machen, um Treueschwur zu machen. Und als Zayd al-Khayl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte und etwas über den Islam hörte, hat er sich vorbereitet, um nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Reise zu machen. Und er hat die größten Herrscher von seinem Volk, von seinem Stamm gerufen, damit sie mit ihm den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Yathrib besuchen. Mit ihm ist eine große Delegation von Tay' oder von Tay' gekommen. Unter diesen Männern war Zurru ibn Sadus, Malik ibn Jubair, Amir ibn Juwain unter anderem. Als sie nun zu Al-Madina al-Munawwara ankamen, sind sie direkt zur Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und sie haben ihre Kamelen dagelassen und wollten reingehen. Und als sie reingingen, was machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er war gerade auf Al-Minbar und er machte eine Khutbah, eine Rede. Er sagte eine Rede zu den Sahaba. Diese Männer, die gekommen sind, waren gewundert, als sie gesehen haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam redete und was er sagte und wie sie sahen, wie die Muslime zuhörten und aufpassten und sie sahen, wie sehr diese Männer diesen Mann, also den Propheten sallallahu alaihi wasallam, liebten und wie sie alles glaubten, was er sagte und sie richtig respektieren. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemerkt hat, dass es Leute zu ihm gekommen sind, dass es fremde Leute in der Moschee waren, dann sagte er, ich bin besser für euch als Al-Uzza und alles, was ihr anbetet, außer Allah Azza wa Jalla. Ich bin besser für euch als den schwarzen Kamel, das ihr außer Allah Azza wa Jalla anbetet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Rede zu Ende machte, man merkte, dass diese Worte eine große Wirkung bei Zayd al-Khayl gewirkt haben. Und alle Männer, die bei ihm waren. Aber manche unter diesen Männern haben die Wahrheit gefolgt und die haben den Islam angenommen und die haben dann sich den Willen von Allah Azza wa Jalla unterworfen und andere sind arrogant geworden und haben Neid bekommen. Eine Gruppe in Al-Jannah und eine Gruppe in Al-Sa'ir, in der Hölle. Zum Beispiel Zur bin Sadus, als er sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war und als er hörte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und merkte, wie die Gläubige den Propheten sallallahu alaihi wasallam zuhörten und als er sah, wie viel diese Männer den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebten, hat er Neid bekommen. Sein Herz war nicht rein. Er hat richtig Neid bekommen und er hat Angst bekommen. Dann sagte er zu denjenigen, die bei ihm waren, ich sehe, dass dieser Mann die Araber bekommen wird. Er wird alle Araber bekommen und er wird Herrscher auf allen Araber sein. Und bei Gott, ich werde nicht zulassen, dass er mein Herrscher wird. Dann ist er zum Mittelosten gegangen, zu Scham, Syrien und Jordanien. Und er hat seinen Kopf rasiert und ist Christ geworden. Hat den Christentum angenommen. Aber Zayd al-Khayl und die anderen haben eine andere Entscheidung getroffen. Sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Khutbah fertig wurde, ist Zayd al-Khayl unter diesen vielen Muslimen gegangen und dann hat er gesagt, natürlich Zayd al-Khayl war einer unter den schönsten Männern. Er war sehr schön, der sah sehr gut aus und sein Körper war fast vollständig. Er war lang, stark und groß. Wir haben schon gesagt, dass als er reitete, dass ein Pferd wie ein Esel aussieht. So groß und so stark war er. Dann, als er dann aufstand und redete und sprach mit seiner ganz starken Stimme und sagte, Ja Muhammad, O Muhammad, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Der hat sofort gesagt, O Muhammad, ich bezeuge, du bist der, es gibt keinen Gott mit Recht anzubeten, außer Allah Azza wa Jal, und du bist der Gesandte von Allah Azza wa Jal. Sofort, ohne zu zögern, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Er hat sofort gehört, was der Prophet sagte, und Allah Azza wa Jal hat sein Herz für den Islam weich gemacht, und sofort hat er die Shahada gemacht und ist Muslim geworden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu ihm und sagte ihm, wer bist du? Und er antwortete, ich bin Zaydul Khayri bin Muhallal, Sohn von Muhallal. Dann sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, du bist jetzt Zayd al-Khayr, Zayd, derjenige, der das Gute hat, und nicht mehr Zayd al-Khayr, Zayd, derjenige, der die Pferde hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah, dass er dich und deinem Land geholt hat und dass Allah Azza wa Jal dein Herz für den Islam weich gemacht hat. Ab diesem Tag hieß dieser Mann Zaydu al-Khayr. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Hause gegangen und er hat Umar ibn al-Khattab und eine Anzahl von Sahaba radiallahu alaihim mitgenommen. Und er hat natürlich Zayd al-Khayr mitgenommen. Und als sie am Haus von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas genommen, damit sein Gast Zayd al-Khayr, die da drauf sitzt. Aber Zayd al-Khayr konnte das nicht glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm etwas gibt. Und zwar, damit er sich sitzt. Und das war das Einzige, was zu Hause war. Zaydu al-Khayr sagte, nein, ich gebe dir das zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm wieder. Das war wie ein Kissen. Der gab ihm wieder diesen Kissen, damit er sich darauf sitzt, zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal hat Zayd al-Khayr das zurückgegeben. Bis das dreimal geschah. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam merkte, dass Zayd al-Khayr oder Zayd al-Khayr radiallahu anhu wa ardah dies nicht tun wird, hat er es zugelassen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Zayd, es gibt keinen Mann, der mir beschrieben wurde und den ich danach gesehen habe und so war, wie man mir beschrieben hat, außer dir. Ich wiederhole. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du bist genauso, wie man mir beschrieben hat. Immer die Leute, wenn sie jemanden beschreiben, sie übertreiben. Und wenn man diesen Mann findet oder diese Frau trifft, die beschrieben wurde, sehr oft entweder findet, dass man übertrieben hat oder untertrieben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, es gibt keinen Mann, der mir bis jetzt beschrieben wurde und den ich getroffen habe, der so war, wie man mir beschrieben hat, außer dir. Alle anderen waren weniger als man mir beschrieben hatte. Und du, Zayd, du hast zwei Eigenschaften, die Allah Azza wa Jal sehr liebt. Al-Anatu wal-Hilm. Gelassenheit und Sanftmut. Ich wiederhole. Der Prophet sagte ihm, du hast zwei Eigenschaften, die Allah Azza wa Jal liebt. Gelassenheit und Sanftmut. Und dann sagte dieser Mann, sagte Zayd al-Khayl radiallahu anhu ardah, Alhamdulillah, der mich so erschaffen hat, damit der Prophet und Allah, damit Allah und der Prophet mich liebt. Alhamdulillah, dass er mich auf eine Weise erschaffen hat, also die Allah und seinen Gesandten lieben. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam also geguckt und dann sagte ihm Zayd al-Khayl, gib mir 300 Ritter und ich verspreche dir, dass ich mit diesen 300 Ritter die Römer erobern werde. Ich werde die Römer angreifen und erobern. Gib mir 300 Ritter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr gut gesehen, was für eine Einstellung dieser Sahabi hat. Er war sehr glücklich. Er merkte, Zayd al-Khayr war nicht wie die anderen. Mut und Gelassenheit und Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Er hatte alles, was man sich wünschen würde. Dann sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Zayd, was für ein Mann bist du? Oh, sei glücklich bei Allah, was für ein Mann bist du? Dann ist mit diesem Zayd al-Khayl alle Männer, die mit ihm gekommen sind, Muslime geworden. Und als Zayd nach Hause zurückkehren wollte, in Najd, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihm also verabschiedet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Zayd al-Khayl sich verabschiedete, er sagte, was für ein Mann, was wird dieser Mann leisten, wenn er von Fieber also überlebt? Was würde dann diesen Mann leisten können, wenn er überleben würde? Und wir wissen, Al-Madina al-Munawwara war voll mit Fieber und Epidemie von Fieber. Und als Zayd al-Khayl diese Stadt, Medina al-Munawwara, verließ, unterwegs ist er krank geworden, bekam er Fieber und starb, bevor er nach Hause zurückkam. Mit Zayd ibn al-Khayl ist etwas an dem Tag, an dem er Muslim wurde, ist auch etwas Besonderes geschehen. Was ist geschehen? Ali ibn Abi Talib hatte Gold zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Stück Gold in vier Teilen geteilt. Ein Teil hat er zu Uyayna ibn Badr und ein Teil zu Aqra ibn Habis, ein Teil zu Zayd al-Khayl und ein Teil entweder zu Ilqima oder zu Amir ibn Tufayl. Dann ist ein Mann aufgestanden und er sagte, wir haben mehr Recht als diese vier. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vertraut er mir nicht, obwohl ich den Vertrauen von Allah Azza wa Jal über die Leute, die auf Erde sind, ich habe den Vertrauen von Allah Azza wa Jal bekommen habe, seine Nachricht zu allen Menschen zu geben. Und er vertraut mir nicht. Dann ist dieser Mann entstanden, zornig und sehr aufgeregt. Und dann natürlich, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sei gerecht, ittaqillah, teile mit Gerechtigkeit. Der Prophet sagte, ich bin von unter euch derjenige, der am meisten Taqwa hat. Der Mann ist dann zornig gegangen und dann ist Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu arda aufgestanden und er sagte, O Gesandter von Allah Azza wa Jal, erlaube mir, dass ich seinen Kopf holen lasse. Erlaube mir, diesen Mann zu töten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, vielleicht ist er einer unter den Betenden. Dann sagte Khalid ibn al-Walid, und wie viele Leute sagen mit ihrer Zunge, was nicht in ihrem Herzen ist. Dann sagte der Gesandte von Allah Azza wa Jal, mir wurde nicht befohlen zu sehen, was in den Herzen und in den Bäuchen, im Bauch der Menschen ist. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Mann angeguckt und hat gesagt, in den Nachkommen von diesem Mann oder unter den Menschen, die diesem Mann folgen, wird ein Volk rauskommen, eine Gruppe rauskommen, die den Koran sehr weich lesen, sehr gut lesen, aber dieser Koran überschreitet nicht ihre Hälse, ihre Münde. Die werden vom Islam rauskommen, wie ein Pfeil den Bogen verlässt. Und dann sagt der Sahabi, der diesen Hadith erzählt, ich glaube sogar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ich sie finde, wenn ich so lange lebe, wie sie rauskommen, dann werde ich sie bekämpfen, wie Thamud bekämpft wurden. Das war alles, was ich sagen wollte. Habe ich etwas gesagt? Habe ich etwas Richtiges gesagt? Ist das nur von Allah Azza wa Jal? Habe ich etwas falsch gesagt? Ist das nur von mir und von Ash-Shaytan Ar-Rajim? Und Allah und seinen Propheten sind frei davon. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.